Gedicht 8 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Du fürstlich großer Geber, was kann ich dir wiedergeben, der du deines Herzens Purpur und Gold unzählbar fleckenlos gebracht hast und in unerahnter Großmut vors Haus gelegt, das eine, so wie ich, es nach Belieben nehme oder lasse. Bin kalt ich, undankbar, dass dieser Gaben so reiche Fülle ich mit nichts vergelte? Nicht das, nicht kalt, nur arm, Gott weiß es wohl, denn viele Tränen wuschen mir die Farben von meinem Leben und zurückblieb nur ein Stoff so tot und bleich, es wär nicht ziemend, ihn deinem Haupt als Kissen hinzulegen. Nein, er ist eben gut für deinen Fuß. Ende von Gedicht 8.